in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today is the last Sunday of the month. And the beginning of our Thanksgiving. Amen. Amen. So, who's going to interpret? Okay. Heute ist der letzte Monat. Letzter Sonntag. Genau. Der letzte Sonntag im Monat. Well, why are you sitting there? Are you supposed to be there? Ich mache heute Pâques. Praise the Lord. Again, today is the last Sunday of the month. We thank Jesus that our relationship with Him is still intact. Und wir danken dem Herrn, dass unsere Beziehung zu ihm immer noch intakt ist. Et on remercie l'Éternel que notre relation avec lui continue pour toujours. Amen. Amen. We thank Him that nothing can take us back. Wir danken ihm, dass nichts uns zurückführen kann zur Welt. Et on nous sommes reconnaissants à Dieu que il y a rien qui peut nous amener à mourir au passé. Amen. Amen. You know, our Thanksgiving is a reminder of saying thank you to Christ Jesus 24/7. Unsere Danksagung ist eine Erinnerung an uns, dem Herrn 24/7 zu danken. Et notre action de grâce est une façon de se rappeler à oui à la bonté de Dieu. He said we should thank Him in spite of whatever is happening in our life. Denn wir sollten ihm immer dankbar sein, ungeachtet dessen, was in unserem Leben passiert. In dem Wort, qu'est-ce que se passe dans notre vie, on doit être toujours reconnaissant. As long as we are choosing Him. Solange wir uns für ihn entscheiden. Quand c'est, on choisit Jésus-Christ. The question is, are you choosing Him? Die Frage ist, entscheiden wir uns wirklich für ihn? Mais la question est, est-ce que tu choisis vraiment Jésus-Christ? Is he your choice? Ist wirklich deine Entscheidung? Parce qu'il est ton choix. Or you are your choice? Ist wirklich deine Wahl oder bist du deine eigene Wahl? Est-ce que Dieu est ton choix ou bien toi-même tu es ton choix? The continuation of our message, the difference is our soul. Es ist die Fortsetzung unserer Botschaft. Der Unterschied ist deine Seele. On continue avec le message qui est la différence et ton âme. Amen. Amen. Why will I not go back? Because my soul is different. It's different from the old soul. Wieso gehe ich nicht zurück in das alte Leben? Weil unsere Seele nun anders ist als das alte Leben, als unsere alte Seele. Et la raison pour laquelle je ne rentre pas à la vie ancienne, c'est parce que mon âme est différente comparée avec l'âme ancienne. Why will I leave? Because I have a different soul. That is Christ Jesus. Warum werde ich nicht gehen? Weil ich jetzt eine andere Seele. Why will I not die? Why will I leave and not die? Also okay. Warum werde ich leben und nicht sterben? Weil meine Seele jetzt zu Jesus Christus gehört. La raison pour laquelle je veux vivre et pas mourir, c'est parce que mon âme appartient à Jésus Christ. Amen. You know, Ezekiel 18, verse 20, he said, the soul that sin it shall die. In Ezekiel lesen wir, dass die Seele, die sündigt, dass sie sterben wird oder sterben soll. In Ezekiel on peut lire que l'âme qui pêche va mourir. Ezekiel 18, verse 20. Wir lesen Ezekiel 18 und die Ezekiel 18. He said, the soul that sin it, it shall die. He's talking about a renewed soul. Und hier wird über die Seele gesprochen. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ezekiel 18, Vers 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc ici, Dieu parle de, oui, de l'âme. The soul that sin it means a soul that is not Christ alone. Die Seele, die sündigt, ist die Seele, wo es nicht um Christus alleine geht. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui où il s'agit pas seulement de Jésus-Christ. The soul that sinned is a soul that choose the flesh, that keep on choosing the flesh. Die Seele, welche sündigt, ist eine Seele, die sich immer für das Fleisch entscheidet. L'âme qui pêche, c'est toujours là, c'est l'âme qui choisit toujours la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Even if it's once, you choose the flesh. Und selbst wenn es nur einmal ist, dass du dich für das Fleisch entschieden hast, ist es falsch. Et même si tu choisis la chair une fois, c'est aussi mauvais. Adam only chose the flesh once. Denn auch Adam hat nur einmal sich für das Fleisch entschieden. Adam, il a choisi la chair une fois. We can see the result everywhere today after years upon years. Und wir sehen das Ergebnis, wozu es geführt hat, Jahre nachdem Adam diese Entscheidung getroffen hat. Et jusqu'aujourd'hui, on peut voir les résultats de l'obéissance d'Adam, bien que c'est déjà passé beaucoup des années. Amen. And Christ only chose the spirit once, and that's why he's able to save us. Und Christus hat sich einmal für den Geist entschieden und deswegen war er in der Lage, uns alle zu retten. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ a été capable à nous sauver, c'est parce qu'il a choisi même l'esprit une fois. You know, if I think of how we choose the flesh today, amen. You know, if Jesus chose the flesh like us, he will not be able to save us. None of us will be saved. It's only the family, the natural family, that will be saved. How we, especially Africans, how we always see ourselves in love with the flesh. Und wenn ich darüber nachdenke, wie schnell die Menschen darin sind, sich für das Fleisch zu entscheiden, und wenn Jesus tatsächlich so handeln würde, wie einige von uns, dann wäre niemand errettet und dann wäre niemals in der Lage, die ganze Welt zu erretten, vielleicht nur seine fleischliche Familie, weil man schnell ist, sich für das Fleisch zu entscheiden und für die fleischliche Familie, als das Fleisch hinter sich zu lassen. Et si je vois comment nous on choisit la chair, et si je compare par exemple Jésus-Christ à nous, que Jésus-Christ il serait comme nous, là il voulait aussi, là il ne serait même pas capable de nous sauver, parce que là il voulait même pas être capable à sauver tout le monde, peut-être seulement sa famille charnelle. You can see the difference between God kind of love and the love of this world. God kind of love. It's for everybody. The love of this world is for certain people. Und man kann den Unterschied erkennen zwischen der Liebe von Christus und der Liebe dieser Welt. Die Liebe dieser Welt bezieht sich auf einen selbst und kann nur einen selbst retten, weil sie selbstsüchtig ist. Aber die Liebe von Christus, die rettet die ganze Menschheit. Et on peut voir une différence entre l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde, mais l'amour de l'homme, c'est seulement pour certains gens, ou bien quelqu'un. You know, John 3:16 said, "For God so loved the world, and He came to save the world, in spite of who we are to Him, or how we take decision. He came to how we hate Him. We came to save us, and people are going to hell in spite of the payment." In Johannes 3:16 lesen wir, dass der Herr die Welt so sehr geliebt hat, dass er gekommen ist, um die ganze Welt zu retten. Er hat jeden einzelnen Menschen gerettet durch den Tod und die Auferstehung, die er getan hat. Und es gibt so viele Menschen, die ungeachtet dessen in der Hölle landen werden, obwohl dieser Preis für sie bezahlt wurde. Dans Jean 3, verset 16, on a écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que tout le monde soit sauvé. Et tout le monde a été sauvé à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Praise the Lord. Le malgré ce fait, il y a quand même des gens qui vont partir en enfer. Amen. Amen. Amen. And that same verse in Ezekiel 18, verse 20, said, "The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son." And that is who, if the son now submit to Christ. Amen. Amen. If not, the iniquity of your father, you are going to bear it. Because your father never chose for himself alone. He also chose for you. Und in Vers 20 lesen wir weiter, der Sohn soll nicht die Missetaten des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetaten des Sohnes mittragen. Und das bezieht sich nur darauf, dass der Sohn sich für Jesus Christus entscheidet und dadurch die Missetaten des Vaters nicht mitgetragen werden. Wenn sich aber der Sohn nicht für Christus entscheidet, dann werden die Missetaten des Vaters den Sohn folgen, weil die Entscheidungen des Vaters auch auf den Sohn übergehen. Et si on continue à lire verset 20 d'Ézéchiel 18, on a écrit, le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Et puis ça compte seulement pour les gens qui choisissent Jésus-Christ. Donc si tu ne choisis pas Jésus-Christ, là l'héritage de tous les péchés de ton père, de tes ancêtres, ça va rester dans ta vie. Mais si tu choisis Jésus-Christ, c'est là où tu vas hériter la justice du Christ. et pas de, de ce monde. And the letter also said the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. You can see the righteousness, that is those that believe Christ. And the wicked, those that say no to the voice of Christ. Und wir lesen weiter, auf den Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf den Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Und die Gerechtigkeit bezieht sich auf die Gerechtigkeit von Christus. Und die Gottlosen sind diejenigen, die Christus widersagen. Et on a aussi écrit ici que la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Puis la, donc les justes sont les gens qui choisissent Jésus-Christ et puis les méchants sont les gens qui ne croient pas Jésus-Christ, qui n'obéissent pas à la voix du Saint-Esprit. To be wicked is not saying no, it's not about lying, stealing or even killing. To be wicked means saying no to Christ. That is a singular sin. Und die Gottlosigkeit bezieht sich nicht darauf, dass man stiehlt oder dass man lügt oder diese ganzen kleinen Sünden macht, die man als Sünde bezeichnet, sondern die Gottlosigkeit bedeutet, dass man sich nicht für Christus entscheidet. Das ist die eine wahrhaftige Sünde. Donc les méchants sont pas les gens qui mentent, qui volent ou bien qui oui qui volent, mais les méchants sont les gens qui disent non à Jésus-Christ. Amen. The wicked. If you look at Adam, Adam was wicked. Mm-hmm. Let's go to Genesis. Genesis 3. Wir lesen 1. Mose 3 und sehen, dass auch Adam gottlos war durch die Entscheidung, die er getroffen hat. On peut voir même dans la vie d'Adam qu'il a été aussi une personne méchante. On va lire Genèse 3. Genesis 3, verse 17. 1. Mose 3, verse 17. Genèse 3, verset 17. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Mm-hmm. Genesis 3, verse 17. And unto Adam he said, you know, the voice we listen to today, the voice we allow us, you know, we just obey, the voice of our daughter in Paris, in anywhere, the voice of our mother in wherever. In Lagos. The voice of the flesh, he said, and unto Adam, he said, because thou art hearkened unto the voice of your wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cause it is the ground for your sake. Praise the Lord. Halleluja. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast. Und das zeigt, dass er eine andere Stimme gehört hat. Und welche Stimme hörst du? Sei es die Stimme deiner Kinder, die Stimme deiner Mutter, die dir was erzählt. Jede Stimme außerhalb von Christus ist die falsche Stimme. Und the wicked. Die bösartige Stimme. Genèse 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc ça montre que... Dieu, il dit ici que le problème est qu'Adam n'a pas obéi à la voix de Dieu, mais il a obéi à la voix de sa femme. Et puis nous, aujourd'hui, peut-être c'est la voix de notre mère, de nos enfants, ou bien, oui, des autres personnes qu'on aime. Et c'est ça le problème, qu'on n'obéit pas à Dieu. You know, people want to say, yes, now we have Christ, things are different. You know, things are even worse now. Because Jesus did not make anything easy. He made them so difficult. That is why you need the Holy Spirit to even believe. Und viele würden gerne sagen, ja, aber wir haben da jetzt Christus und wir leben unter der Gnade und jetzt ist alles einfach. Aber Christus ist nicht gekommen, um alles einfacher zu machen. Das ist sogar jetzt schwieriger. Denn deswegen erfordert es auch den Heiligen Geist, um sich immer für Christus entscheiden zu können. Il y a des gens qui disent que bon, maintenant nous avons choisi Jésus-Christ et tout est maintenant plus facile. Nous sommes sous la grâce. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour nous faire tout oui, facile, mais il est venu pour même faire des choses plus difficiles pour qu'on dépend à lui. C'est ça pourquoi il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Please learn to choose Christ. Bitte lerne dich immer für Christus entscheiden zu können. Apprends de choisir Jésus-Christ. Imagine if Adam have chosen God. Stellt euch vor, stellt euch vor, was gewesen wäre, wenn Adam sich für Christus entschieden hätte. Imagine comment le monde était si Adam avait choisi Jésus-Christ. Praise the Lord. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife. Whose voice do you listen to? Welcher Stimme? Amen. You should prove it. Check yourself. Und du solltest es gegenprüfen. Dieu a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, maintenant demande-toi quelle voix tu attends, quelle voix tu écoutes. Praise the Lord. Amen. Again, the soul that sinneth shall die, spirit, soul, and body. Die Seele, die sündigt, soll sterben, haben wir in Ezekiel gelesen. Und da geht es um die Seele und den Körper. Dans Ezekiel 18, verset 20, on a lu que, l'âme qui pêche va mourir. Oui, va mourir. Et puis c'est ça pourquoi il s'agit du corps, âme et esprit. Amen. Spirit, soul and body. You are a spirit. You have a soul and you live in a body. Körper, Geist und Seele. Du bist ein Geist, du hast eine Seele und du lebst in einem Körper. Corps, esprit et âme, tu es un esprit, tu as une âme et puis tu vis dans un corps. You have a soul. Du hast eine Notice Seele. This, you have a soul. You have a soul. Amen. Du hast eine Seele. Tu as une âme. And your soul have you. Und deine Seele hat auch dich. Et ton âme a aussi toi. And that's why you will always get the result of your soul. Und deswegen wirst du immer die Ergebnisse deiner Seele erzielen. Et ça pourquoi tu vas toujours avoir les résultats de ton âme. You will always act according to your soul. Du wirst immer anhand deiner Seele handeln. Tu vas toujours agir selon ton âme. Amen. Our renewed soul will always be seen outside. A renewed soul will always be seen outside. Unrenewed and renewed. Okay. They will both be seen outside through your decision, through what you love, what you hate. Sowohl eine unerneuerte als auch eine erneuerte Seele wird man erkennen außerhalb durch deine Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, werden zeigen, ob deine Seele erneuert ist oder unerneuert ist. À travers tes décisions, on peut voir si ton âme est renouvelée ou si ton âme n'est pas renouvelée. Amen. A renewed soul means Christ is everything for you. Eine erneuerte Seele bedeutet, dass Christus alles für dich ist. Une âme renouvelée, ça signifie que le Christ est tout pour toi. No matter how difficult it is, but he is everything. Just choose him. Egal wie schwierig es ist, aber er ist alles für dich und deswegen entscheidest du dich auch immer für Christus. N'importe comment c'est difficile pour toi, tu choisis toujours Jésus-Christ et c'est ça pourquoi il est tout pour toi. And we always want to say that things are difficult. In order to choose Christ is so difficult. Amen. To reject the flesh is so difficult. You know, for him to leave heaven and came here. You know how difficult it was for him. But he chose to give himself. And be there for us. Praise the Lord. Und oftmals sagen wir, dass es schwierig ist. Es ist schwierig, sich immer wieder für Christus entscheiden zu können. Es ist schwierig, das Fleisch hinter sich zu lassen. Aber betrachten wir mal die Seite von Christus. Es war auch nicht einfach für ihn, sein Himmelreich zu verlassen, alles zu verlassen, Perfektion zu verlassen, in der er gelebt hat und deinetwegen hier auf diese Erde zu kommen. Auch das war nicht einfach für ihn. Et très souvent, on dit toujours que bon, choisir Jésus-Christ, c'est difficile, rejeter la chair, c'est difficile. Mais est-ce que tu penses aussi à Jésus-Christ qui a quitté même son royaume pour venir ici dans ce monde? Et puis ça a aussi été très difficile pour lui, mais malgré tout, il a choisi de mourir pour toi. C'est tout à cause de toi. Everything on our outside, they are coming from inside. Alles, was vom Äußeren uns sozusagen widerspiegelt, kommt aus unserem Inneren. L'extérieur dépend toujours de l'intérieur. Our decision, our choice, what we love, what we hate, they are coming from inside. It's not about the outside. It's about the inside. Proverbs 23. Alle unsere Entscheidungen, all die Dinge, die wir tun, wo wir hingehen, das kommt alles vom Inneren, nicht vom Äußeren. Und wir lesen Sprüche 23. Toutes nos décisions, tous nos désirs, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient toujours de l'intérieur. Et c'est ça pourquoi on va lire maintenant Proverbe 23. Proverbe 23, verset 7. Sprüche 23. Raph, help us to read. Proverbe 23, verset 7. Seine Seele berechnet und denkt, so ist er. Er spricht zu dir, iss und trink, aber er gönnt es dir nicht. Praise the Lord. Amen. For as he thinketh in his heart, so he is. Praise the Lord. Hallelujah. You wonder why your thought is never outside the flesh. Because your flesh, your heart is full of flesh. Und du wunderst dich, warum deine Gedanken nicht vom Fleisch abkommen, weil deine Seele einfach voll vom Fleisch ist. Yes. Dein Herz einfach voll vom Fleisch ist. Car il est comme les pensées de son âme. Donc tu te demandes pourquoi tu n'es pas capable à, oui, à être dans l'esprit. Tu te demandes pourquoi tu es toujours dans la chair, mais ça montre l'état de ton corps. What is the difference between you and me, our soul? Was ist der Unterschied zwischen dir und mir, unsere Seele? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre toi et moi, c'est l'esprit. What you allow to occupy your heart, they never come to me. Mm. I never allow them. I kick them out. Mm. Das, was dein Herz voll macht und was du zulässt, wovon dein Herz voll wird, das ist bei mir nicht zutreffend. Ich lasse nicht zu, dass das an mein Herz reinkommt, sondern ich schmeiße es, werfe es direkt heraus. Mm-hmm. Et les choses qui occupent ton cœur, moi je les chasse dans mon cœur. Je ne permets pas qu'il, que ces choses oui, restent dans mon cœur. Praise the Lord. Amen. Amen. As a man thinketh in his heart, so he is. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. If your mind is, if your heart is full of Christ, your body will be full of Christ. The outside, everything will be full of Christ for you. But if your heart is full of yourself, everywhere outside will be full of death. Wenn dein Herz voll von Christus ist, wird alles andere außerhalb von dir auch voll mit Christus sein, aber wenn dein Herz voll ist von dir selbst, von deinem Fleisch, dann wird alles andere, was außerhalb von dir ist, auch selbst sein und Fleisch sein. Verset 7 encore, car il est comme les pensées de son âme. Donc ça montre si ton âme, ton cœur et ton cœur sont remplis du Christ, là ton extérieur va aussi être, va être rempli du Christ. Mais si ton cœur est toujours rempli de la chair, là l'extérieur va être la mort. Amen. Nothing outside is the problem. Mm. The problem is your inside. Mm. Nichts, was außerhalb ist, ist dein wahrhaftiges Problem. Das Problem ist das, was im Inneren bei dir herrscht. Et tu dois savoir que l'extérieur est jamais le problème, mais le problème est toujours l'intérieur. Amen. Mm. You know, the soak up your children or your job or whatever it is, those things outside, they are not your problem. Mm. Your problem is your heart. Mm. That you allow those things to occupy and not Christ to be there. Once Christ is in your heart, the outside have nothing to say. Mm. It can do, whatever is outside can never control you. Alles, was außerhalb ist, sei es deine Arbeit, deine Kinder, deine Familie, alles, was außerhalb steht, ist gar nicht dein wahrhaftiges Problem. Das Problem sind die Dinge, womit du dein Herz volllassen lässt, die im Fleisch sind, weil dieser Platz, wo diese fleischlichen Dinge in deinem Herz ist, ist eigentlich der Ort, wo Christus voll sein sollte in deinem Herzen. Weil sobald Christus in deinem Herzen voll ist, dann wird auch alles andere außerhalb einfach Christus sein. Tout qui concerne l'extérieur, comme par exemple ta famille charnelle, tes enfants, ton travail, ou bien, oui, l'argent par exemple, ce n'est pas le problème. Le problème est toujours l'intérieur et ça montre que si ton cœur est rempli de Jésus-Christ et ta concentration, ton âme, tout est focalisé sur Jésus-Christ, là tu vas voir que tu ne vas pas être focalisé ou concentré sur l'extérieur qui te dérange. Please always prove your heart. Bitte prüfe immer dein Herz. Et tu dois toujours examiner ton cœur. Praise the Lord. Always prove your heart. Prüfe immer dein eigenes Herz. Your own heart. Dein eigenes Herz. Amen. Praise the Lord. Go to Matthew 12, please. Lesen Matthäus 12. Wir lesen Matthäus 12. Matthew 12. Verse 34 and 35. Matthäus 12, Vers 34 und 35. Matthieu 12, verset 34 et 35. He said, O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. A good man, out of the good treasure of the heart, bringeth forth good things. And an evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things. Praise the Lord. Hallelujah. Schlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Verset 34 et 35, grâce et vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Oh no, that's why I like this ministry. Et c'est ça pourquoi j'aime cette église. Und deswegen liebe ich diese Gemeinde. Amen. Your heart can never be hidden for long. Denn dein Herz kannst du nicht für eine lange Zeit verbergen. Tu ne peux pas cacher ton cœur pour un long temps. Amen. It is a matter of time. Amen. It is a matter of time. Your heart will be revealed. Es ist eine Frage der Your heart will reveal you. Because the word, the message will reveal your heart. Es ist eine Frage der Zeit, bis dein Herz den anderen offenbart wird, denn die Botschaft wird zeigen, was, wovon dein Herz voll ist. Et c'est une question de temps jusqu'à ce que ton cœur va être révélé, parce que le message va toujours révéler ton cœur, l'état de ton cœur surtout. Praise the Lord. You know, people pretend to come here. Amen. They think here is a religious church where you can eat your cake and still have it. Amen. Es gibt viele Menschen, die vortäuschen, hier zu sein, weil sie denken, dass das eine religiöse Gemeinde ist, in der man herkommen kann und immer noch sein Doppelleben leben kann. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à l'église et puis ils pensent qu'ils peuvent prétendre parce que c'est une église religieuse où ils peuvent toujours vivre une vie double. You know, they think here is a religious church where you can be one foot. For Satan, the other, and pretend to be Christ. Denn sie glauben, dass das hier eine religiöse Gemeinde ist, in dem sie mit einem Bein für Christus da sein können, vermeintlich, und mit dem anderen Bein immer noch ein Instrument des Teufels sein können und immer noch ihr fleischliches Leben weiterleben. Et ils pensent que c'est une église religieuse où ils peuvent vivre une double vie, où ils sont des instruments pour le Christ, mais aussi pour le diable en même temps. And I say, no, if somebody is looking for a wife, husband, no need to even come here. Deswegen ist ein Mensch, because you can never get it. You are said you are looking for Christ. Deswegen kann, sollte ein Mensch, der auf der Suche nach einer Frau ist oder nach Freunden ist, nach Artgenossen ist, der mit diesen Motiven hier in diese Gemeinde kommt, kann direkt wieder zurückgehen. Weil wenn es dir nicht darum geht, dass du hier bist wegen Christus allein, dann macht es keinen Sinn, hier in dieser lebendigen Gemeinde zu sein. Et c'est ça pourquoi si tu viens ici pour avoir une femme, un mari, ben des amis, et ton motif n'est pas le Christ, tu ne vas pas être capable de rester ici, tu vas fuir. You know, through the Bible, I did not see Paul joining somebody together as husband and wife. Mm-hmm. Or even Peter. Wenn ich mir die Bibel angucke, dann sehe ich an keiner Stelle, wo Petrus oder Paulus irgendein Paar vermählt hat oder irgendein Pärchen zusammengebracht hat. Et si je lis la Bible, je ne peux pas voir où Pierre ou bien Paul, ils ont mis deux personnes ensemble, ils n'ont pas fait de mariage. Amen. You know, one of my children asked me the other day, he said, what is the meaning of this very place that is Deuteronomy 7, where the Lord said, don't marry them, don't marry their children. Eines meiner Kinder hat mich mal gefragt, was ist die genaue Bedeutung in 5. Mose 7, wo der Herr sagt, heirate sie nicht und heirate auch nicht deren Kindeskinder. Was bedeutet dieser Vers? Et un de mes enfants m'a demandé la signification de Deutéronome 7, où on a écrit ne les marie pas et ne marie pas leurs enfants. I said it is saying to you, don't marry at all. Don't marry at all. That's what he said. Und ich habe zu der Person gesagt, das bedeutet, dass der Herr sagt, dass du überhaupt erst gar nicht heiraten sollst. Et ça signifie que l'Éternel te dit ne pas marier en général. Amen. It's not just don't marry them, but don't marry their children. Denn es geht nicht nur darum, dass du diese Leute nicht heiraten sollst, sondern du sollst auch deren Kinder nicht heiraten. Et ça signifie pas seulement que tu ne maries pas ces gens-là, mais pas aussi leurs enfants. Because marriage, once you are married to that family. Denn sobald du einmal heiratest, it's about that family. It will be about that family. Denn sobald du einmal heiratest, dann heiratest du auch gleichzeitig in die ganze Familie, weil du heiratest in diese Familie ein und es wird nur noch um diese Familie gehen. Parce que dès que tu te maries, ça signifie que tu es aussi maintenant un avec l'autre famille, puisqu'il va tout s'agir seulement de cette famille. Amen. You know, once you are married, you are not married today. You know, somebody, their son might be safe, might be of Christ, really, but they are of Satan. And because they are of Satan, you are married to them, you are married also to Satan. I don't know if you are getting it. Sobald du verheiratet bist, dann bist du gleichzeitig auch in die Familie, mit der Familie verheiratet. Weil es kann zum Beispiel sein, dass man verheiratet ist mit einer Person, die wahrhaftig zu Christus gehört. Aber wenn die Familie nicht wiedergeboren ist, dann bist du auch mit dieser Familie verheiratet, die sich gegen Christus entschieden hat. Und bist dann auch mit dem Teufel sozusagen verheiratet, weil diese Person, weil diese Familie nicht zu Christus gehört, sondern zum Teufel. Et ça peut arriver que par exemple tu maries une femme ou bien un homme qui sont vraiment des enfants de Dieu, donc ils sont vraiment du Christ, mais leur famille ne sont pas sauvées, ça part toujours au diable. Mais ça signifie que tu es pas seulement marié à cette personne, mais tu es aussi marié à la famille, à cette famille. Ça signifie que tu es aussi marié, donc tu es aussi un contrat avec le diable, parce qu'ils ne choisissent pas Jésus-Christ. You know, the disciples, they followed it so much. Don't marry them, don't marry their children. And that's why they were not able to join anybody. Und die Jünger sind diesem Prinzip so sehr nachgefolgt, diesem heirate sie nicht. And that's why they were able to stay focused on Christ. Und die Jünger sind diesem Prinzip so sehr nachgefolgt, dem Prinzip von heirate sie nicht und heirate auch ihre Kinder nicht. Und deswegen waren sie auch in der Lage, sich nur auf Christus zu fokussieren und sich erst gar nicht mit irgendjemandem zu vermählen. Et c'est ça qu'on peut voir dans la vie des disciples qui n'ont pas cherché de mariage, après quand ils ont choisi Jésus-Christ, ils n'avaient pas de mariage, n'importe comment, comme ça se passe aujourd'hui dans les églises, parce qu'ils savaient qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ et puis ils voulaient aussi protéger leur salut. You can see why the disciples, they were so different. On veut qu'un exemple. Their evil shadow wake up the dead. Because it was not about eternity here, but Christ alone. Mm-hmm. But today, our heart is so full of different things. Und wir können erkennen, warum die Jünger damals so anders gesinnt waren und warum die in der Lage waren, dass selbst deren Schatten die Menschen heilen konnte, weil ihr Fokus so sehr auf Christus allein war und sie nicht zugelassen haben, dass die Dinge dieser Welt sie irgendwie beschäftigt. Und heutzutage ist es so, dass die Kinder Gottes so beschäftigt sind von Dingen dieser Welt und ihr Fokus nicht hundertprozentig bei Christus haben. Et oui, c'est ça, il y a une grande différence entre les disciples dans la Bible puis nous, parce que les disciples, ils ont été vraiment concentrés sur Jésus-Christ, ils ont été capables à résurrecter même les morts, ou bien de faire des grands miracles, mais nous aujourd'hui, tous nos corps sont toujours remplis de choses charnelles et puis des choses mondaines, c'est ça pourquoi nous ne sommes pas capables à avoir la vie que Dieu a vraiment pour nous. Praise the Lord. Amen. Let us go to Matthew, Luke version of what where we just read. Luke 6, please. Lesen Lukas 6. Luke 6. From verse 43. Ab Vers 43. To the end. Luke 6, verset 43. Mm-hmm. Yes. Amen. Verse 43 to the end. 48 jusqu'à la fin. 43. 43 jusqu'à la fin. Praise the Lord. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit. He's talking about the inside. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Whatever is inside. Amen. Mm-hmm. Sometimes people can pretend to let it be something else. But it's a matter of time. Whatever is inside will be exposed. Mm-hmm. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt. Und hier geht es um das Innere. Denn das, was in deinem Inneren voll ist, das wird sich irgendwann mal nach außen auch widerspiegeln. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das bei allen dann auch offenbart, was in deinem Inneren vor sich geht. Verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Et ça montre aussi qu'une personne peut prétendre d'être le Christ et d'avoir de bonnes choses dans son cœur, mais c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tout va être révélé. Verse 43 again, please. 43. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit, neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by its own fruit. Praise the Lord. Yeah. Your decision. Tell me where you are coming, what you have inside. What you allow to occupy your soul. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Das heißt, deine Entscheidungen zeigen mir, was in deinem Inneren vor sich geht. Deine Entscheidungen, all die Wege, die du gehst, wird zeigen, was in deinem Inneren, was für ein Baum du bist, was in deinem Inneren vor sich geht. Ja. Donc, verset 43 nous dit que tu peux reconnaître un arbre à travers ses fruits. Et ça me montre aussi toutes tes décisions, tous tes désirs. Ça me montre aussi ton intérieur, ton cœur. What you call good? What you call evil. Amen. Das, was du gut through what you call good, what you call evil, I know what is in your heart. If it is Christ that is in your soul or not. Durch das, was du beispielsweise gut bezeichnest und das, was du als böse bezeichnest, das zeigt mir, was in deinem Herzen vor sich geht. Ob es voll von Christus ist, von der Wahl von Christus, oder ob es noch vom Selbst voll ist. Et à travers de ce que tu appelles bien ou bien mauvais, ça me montre aussi si ton cœur est rempli du Christ ou bien si c'est rempli de ce monde. Through what you hate and what you love. Anhand dessen, was du liebst oder anhand dessen, was du what hast, you value also. Das, was du wertschätzt, das alles wird mich erkennen lassen, was in deinem Inneren vor sich geht. Et à travers de ce que tu aimes ou bien tu détestes, ça me montre aussi ton état de ton cœur, l'état de ton cœur. You value your children more than you value Christ. Dass du deine Kinder beispielsweise mehr wertschätzt als Christus. Tu apprécies tes enfants plus que le Christ. Praise the Lord. Amen. And pretend to love them. Und vormachst sie zu lieben. Et tu prétends d'aimer tes enfants. Amen. Praise the Lord. Amen. For of tongues men do not gather figs, nor of a bramble bush gather the grapes. Here the fruit, it says, verse 44 again, for every tree is known by its own fruit. It's not what religion called fruit, but what Christ called fruit. That is why it's good to know what Christ called fruit. And that is how you judge. That's if you can understand what Christ called fruit, then you can judge the other fruit. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Und hier geht es nicht um das, was die Welt oder das, was Religion als Frucht bezeichnet, sondern das, was Christus als Frucht bezeichnet. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was die Frucht von Christus ist. Und anhand dessen prüfen wir, wenn wir sehen, dass das die Frucht von Christus ist oder ob es die Frucht vom Teufel ist. Verset 44, on a écrit, car chaque arbre se connaît à son fruit. Donc ça montre aussi que quand la Bible parle de fruits, ça, il ne s'agit pas de ce que la religion appelle de fruits comme voler ou bien mentir. Non, ce sont des choses que le Christ appelle de bons fruits. Et c'est ça, et c'est à partir de là où tu vas être capable à juger et examiner aussi ton cœur. Amen. Amen. You know, if you read from verse 40, you can see they talk about judging. You see there. Ab Vers 40 sehen wir, dass es hier beispielsweise um das Richten geht. Et à partir de verset 40, from verse 39, please. Oder vers 39. Et à partir de verset 39, on peut voir qu'il s'agit de juger. Look at it from verse 39 now. Wir lesen ab vers 39. On va lire verset 39. And he spake a parable unto them. Can the blind lead the blind? Praise the Lord. Hallelujah. If you do not know the truth, you are blind. And you can't judge nothing. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, kann auch ein Blinder einen Blinden führen. Denn wenn du die Wahrheit nicht kennst, what Christ called the truth. Das, was Christus die Wahrheit nennt, dann bist du ein Blinder und wirst niemals in der Lage sein, zu prüfen, was von Christus ist und was nicht. Verset 39, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Donc ça montre que si toi-même tu n'as pas le Christ, comment tu vas être capable à donner le Christ aux gens? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How can you lead people if you yourself you are blind? Wie kannst du andere Menschen führen wollen, wenn du doch selber ein Blinder bist? Si toi-même tu es aveugle, comment tu vas être capable à guider ou bien conduire les gens? How can you tell people to come to Christ when you yourself you are disobeying Christ? Wie kannst du anderen Leuten sagen wollen, dass sie zu Christus kommen sollen, wenn du doch selbst Christus widersagst und ihn missachtest? Comment tu peux prêcher aux gens, tu leur dis venez vers Jésus-Christ si toi-même tu désobéis Jésus-Christ? They pretend to speak to you and you just give in and they laugh at you and say look at her, Jesus, Jesus, Jesus. Look at how she's falling. Und du sprichst zu den Leuten. When you are now obeying their voice, they laugh at you. Und du sprichst zu den Leuten und sie geben vor, dir zuzuhören, aber sobald du gehst, dann lachen sie dich aus, weil sie sich denken, schau dir mal diese Person an, die jedes Mal von Christus Christus spricht und sie lachen dich aus hinter deinem Rücken. Et quand maintenant tu obéis à la voix de ces gens-là à qui tu prêches, ils vont même commencer à se moquer de toi. Ils vont dire, bah, regarde cette personne. Elle dit toujours Jésus, Jésus, Jésus. Mais regarde comment elle obéit notre voix. Amen. Amen. The disciple is not above his master. But everyone that is perfect shall be as his master. Verse 41. And why behold thou the mole that is in your brother's eye? But perceive not the beam that is in your own eye. Verse 42. 42. Either how can thou say to your brother, brother, let me pull out the mote that is in your eye, when thou yourself beholdest not the beam that is in your own eye? You hypocrites, cast out first the beam out of your own eye. It means surrender to me first. Then tell them before you can tell others to surrender to Christ. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das bedeutet, gib dich erstmal Christus hin, bevor du andere Leute zu Christus führen möchtest. Verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Donc ça montre que toi-même d'abord tu dois choisir Jésus-Christ et après là tu peux être capable à prêcher aux autres gens. Through your decision, you are saying no to Christ Jesus. Through your choice, you are saying no to Christ Jesus. And you are telling them come to Christ Jesus. Durch deine Entscheidungen sagst du selbst Nein zu Christus. Deine Wege, die du gehst, die sagen Nein zu Christus. Und dann willst du andere Leute zu Christus bringen wollen? À travers tes décisions, toutes tes actions, tu désobéis à Jésus-Christ. Mais c'est, après là, tu veux prêcher aux gens qui obéissent à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. He said, thou hypocrite, cast out first the beam out of your own eye. It means surrender to Christ first. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das heißt, gib dich selber zuerst mal Christus hin. Verset 42 nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. And then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in the brother's eye. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Donc, et c'est là où tu seras capable à voir la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère. Today you are saying yes to Jesus, tomorrow you are saying no. Aber heute sagst du ja zu Jesus. Can you even tell them come to Jesus? Aber heute sagst du ja zu Christus und morgen sagst du wieder nein durch deine Entscheidungen. Und wie kannst du dann in der Lage sein, andere zu Christus bringen zu wollen? Aujourd'hui tu obéis à Jésus-Christ, demain tu n'obéis pas. Tu es même pas stable avec tes décisions. Et comment tu vas être maintenant capable à amener les gens à la vérité? Last month you reject, you choose Christ and you reject them. This month you are choosing them and you are rejecting Christ. How can they even come to Christ? Because of you. Letzten Monat hast du dich noch für Christus entschieden und dem Fleisch widersagt und der fleischlichen Familie widersagt. Und diesen Monat entscheidest du dich gegen Christus, aber für das Fleisch und für die fleischliche Familie. Wie sollen diese Menschen dann überhaupt zu Christus kommen können? Le mois passé, tu as été capable à rejeter ou bien abandonner la famille charnelle, mais cette mois, tu rentres à la famille naturelle. Comment tu vas être? Comment tu peux attendre que tu sois stable en Christ? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 45. A good man, out of the good treasure of his heart, bringeth forth that which is good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth that which is evil. Praise the Lord. Here he's talking about our choice, decision. What we love, what we hate. It's all of them put together. Amen. In Vers 45 geht es um unsere Entscheidungen, das, was wir lieben, das, was wir hassen. What we value. Das, was wir wertschätzen. Verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça montre que donc tes décisions et tes actions sont les choses que tu tires de ton trésor. Then he now said, for out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. Mm-hmm. Amen. The overflow of the evil in your heart, of the flesh in your heart. Mm-hmm. Amen. Of yourself in your heart. Mm-hmm. You take decision. Mm-hmm. Wir lesen hier, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das heißt, das, was im Herzen einfach an Überfluss genommen hast, das Bösartige, was in deinem Herzen voll ist, das wird sich am Außen offenbaren. Verset 45 encore, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est car de l'abondance de tes désirs, de ce que, tout ce que, qui se trouve dans ton cœur, c'est ça que tu vas révéler à travers tes décisions et tes actions. Nini, can you help us to read verse 46? Mm-hmm. Verset 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? It reminds me of so many people here. He's always Lord, Lord, Lord, Lord. I know. You don't understand. You are the one that don't understand Christ. They cry. They weep. God does not work by sentiment, but by principles. Your Christ can never save you. Und dieser Vers erinnert mich an so viele Menschen hier, die schon gesagt haben, ja, aber du kennst meine Situation nicht und der Herr kennt doch und er weiß doch, wie es mir geht und ich habe doch meine Beziehung mit ihm, aber der Herr arbeitet nicht oder wirkt nicht anhand von Sentimentalitäten, wie du dich fühlst, sondern der Herr arbeitet anhand von Prinzipien, seinen Prinzipien. Mm-hmm. Verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et ça montre que le Seigneur, il ne marche pas selon les sentiments, mais selon ses propres principes. Parce qu'il y a des gens ici qui montrent vraiment que cette verset 46 est vraiment vivant et puis c'est réel. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, tu ne me comprends pas, l'Éternel connaît mes soucis, ou bien des choses différentes. Ils pleurent et puis ils sont tristes, mais le Seigneur ne voit pas ses sentiments, mais il voit seulement l'Esprit. I love you so much. Look at verse 46. Amen. Mm-hmm. I love you. He said, and why call you me, Lord, Lord, and do not the things which I say? Mm-hmm. Why don't you obey me? Amen. Mm-hmm. You know, we always say, yes, we believe. Yes, you know, we go to church. We want to be part of it. Mm-hmm. But do we believe, do we really believe him? Do we act on his word? Mm-hmm. Und in diesem Vers sagt der Herr auch, warum gehorcht ihr mir nicht? Denn oftmals sagen wir, ja, wir glauben, aber wir handeln nicht nach den Worten, die der Herr uns sagt. Mm. Encore verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et il y a des gens, donc beaucoup de gens l'Église, ils disent, bon, je crois à l'Éternel, ou bien je suis toujours à l'Église, je suis toujours avec les enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la chose qui compte. Pourquoi tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit? Amen. He's saying, why don't you love what I love and hate what I hate? Und sagt auch hier, warum liebst du nicht das, was ich liebe und hasst das, was ich hasse? Et puis même ici, il demande aussi, pourquoi tu n'aimes pas ce que moi j'aime, pourquoi tu ne détestes pas ce que moi je déteste? Why should you keep on choosing Satan? Warum allow yourself to be a vessel for him. Warum entscheidest du dich immer wieder für den Teufel und lässt zu, dass du ein Gefäß für den Teufel bist? Pourquoi tu n'arrêtes pas de choisir le diable? Pourquoi tu permets d'être toujours un vaisseau pour le diable? Heaven is sad because of your decision. Der Himmel ist traurig. Satan rejoices because of your decision. Und der Himmel ist traurig aufgrund deiner Entscheidung, die du getroffen hast. Aber der Teufel freut sich aufgrund der Entscheidung, die du getroffen hast. Le ciel est vraiment triste à cause de tes décisions que tu prends. Mais le diable se réjouit. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 47. Verset 47. Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house and dig deep. Oh, praise the Lord. Hallelujah. You know, in the flesh, you might look stupid. You might look wicked. Mm-hmm. Amen. Your children might say you are wicked. You don't even know that. You don't know. We only have you. Mm-hmm. They should have Christ mm-hmm. and not man. Amen. They should have Christ and not the flesh. Und wenn du dich für Christus entscheidest, dann sieht es vielleicht für das Fleisch total albern aus und total dumm aus. Und deine Familie im Fleisch versteht es vielleicht nicht und nennt das sogar bösartig, was du machst. Und sagen, ey, die haben doch nur dich und warum entscheidest du dich gegen uns? Aber sie sollten nicht dich nur haben, sondern sie sollten eher Christus haben und sich für Christus entscheiden. Und es ist egal, ob sie es nicht verstehen, du entscheide dich weiterhin für Christus. Et tu dois savoir que quand tu choisis Jésus-Christ, peut-être tu vas même être méchant pour le monde, ou bien tu sembles, oui, méchant ou bien mauvais pour le monde, mais ça, ce n'est pas important parce que tu dois obéir seulement à la voix du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit aussi maintenant là pour les gens que tu as laissés derrière toi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 47 again, please. Mm-hmm. Whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will show you to whom he is like. The world will not see you stupid. The world will see you. Amen. Mm-hmm. But Jesus said, let me show you who you are for choosing me. Wenn du dich für ihn entscheidest, dann wird die Welt dich für dumm deklarieren. Sie wird sagen, dass du total verrückt geworden bist. Aber der Herr sagt hier, ich werde dir zeigen, wem du tatsächlich gleichst, wenn du dich für mich entscheidest. Et Jésus-Christ nous dit que oui, c'est vrai que quand tu me choisis, tu vas être détesté par le monde, puis le monde va dire que tu es même fou, que tu es pas normal. Mais il nous montre dans verset 48 à qui nous sommes semblables quand on choisit Jésus-Christ. Stop choosing the flesh. Hör auf, dich für das Fleisch zu entscheiden. Arrête de choisir la chair. Amen. A single mistake is too much. Ein einziger Fehler ist ein Fehler zu viel. Une seule faute. Amen. De trop. Just a single mistake can be too much. Bereits ein einziger Fehler kann dir zum Verhängnis werden. Seulement une seule faute et ça peut être un problème pour toi, c'est de trop. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 48. He is like a man which built an house and dig deep. And laid the foundation on a rock. And when the flood arose, and stream beat vehemently upon the house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, also talking about our soul. Mm-hmm. If our soul is well rooted in Christ, nothing outside can shake us. Mm-hmm. Und in Vers 48 zeigt uns der Herr, wie wir gleichen. Und es geht hier auch um unsere Seele. No child can shake us, can make us to choose the flesh. Nothing outside. Amen. Wenn unsere Seele wahrhaftig auf den Felsen gegründet ist, der Christus ist, kann nichts und niemand uns erschüttern. Keine Familie, keine Kinder, nichts kann uns erschüttern, denn wir bleiben standhaft in Christus. Verset 48, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc ça montre aussi que quand tu es vraiment raciné en Jésus-Christ, n'importe quel situation arrive, tu vas pas tomber parce que tu vas toujours tenir à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then in verse 49, it says, but he that heareth and doeth not. You know, there's one thing if you do not know. If you do not know what God said, if you do not know what he wants you to value, what he wants you to choose, but if you know, it's another thing entirely. In Vers 49 lesen wir, wer aber hört und nicht tut. Und es gibt einen Unterschied, wenn du zum Beispiel nicht weißt und nicht gehört hast, weil du nicht weißt, was der Herr erachtet, weil du nicht weißt, was der Herr als gut oder als böse bezeichnet, weil du einfach unwissend bist. Aber wenn du hörst und nicht tust, dann ist es wiederum was anderes. Et dans verset 49, Jésus-Christ parle de, oui, d'une personne qui entend, mais qui ne met pas en pratique, parce que c'est une, il y a une différence entre une personne qui ne connaît pas la vérité, donc il croit même en Jésus-Christ, mais il n'a pas encore la révélation du Christ. Et la différence c'est entre la personne qui entend à travers le message, par exemple, mais qui ne met pas en pratique. You know, the Bible says, forgive them for they know not what they are doing. Mm-hmm. But it did not say, forgive them for they know. Mm-hmm. It means forgive. There's no forgiveness if you know what you are doing. Mm-hmm. In der Bibel lesen wir, vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da wird sozusagen auf diese Unwissenheit plädiert. Aber wir lesen nicht, dass an irgendeinem Vers steht, vergib ihnen, denn sie wussten, denn sie haben gehört. Denn es gibt keine Vergebung, wenn du wissend bist und wenn du gehört hast. Et la Bible, il y a des versets dans la Bible qui disent pardonnez car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il n'y a pas une verset biblique qui dit, oui, pardonnez parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Verse 49. But he that hear it, you heard it, you already know it. You know about it. You have been told. And do it not. It is like a man without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently. And immediately it fell. And the ruin of that house was great. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 49 lesen wir, wer aber hört und nicht tut, das heißt, du hast gehört, du wurdest gewarnt, du wurdest belehrt und dennoch tust du nicht das, was der Herr sagt. Und 49 zeigt uns, was das für ein Mann, für ein Mensch ist. Verset 49, on a écrit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique, donc la personne qui a entendu, c'est la personne qui a été corrigée, qui a été advertie, qui a écouté la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Mark 7, please. Lesen Markus 7. Mark 7. Mark 7 from verse 14 to 23. Markus 7 ab Vers 14. Mark 7 à partir de verset 14. And when he had called the people unto him, he said unto them, hearken unto me, every one of you, and understand. There is nothing from without a man that entering into him can defy him. But the things which come out of him, those things are they that defy the man. It's not the outside. It's not, you know, sometimes you want to say it's your family. It's your daughter. It's your husband. It's not them. It's your heart. In Vers 15 lesen wir nichts, was außerhalb des Menschen ist und ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das heißt, das, was in deinem Inneren ist, das ist das Problem, weil oftmals ziehen wir die Sachen auf und sagen, ja, meine Familie, meine Kinder, all diese Dinge von außen, die vermeintlich das Problem sind. Aber es ist nicht, aber es, diese Dinge sind nicht das Problem, sondern es geht um dich, das Innere, das ist das Problem. Verset 14 et verset 15. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tout et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Amen. Verset 16, please. Sorry. Donc, ça montre que ton problème est pas l'extérieur, c'est pas ta famille, c'est pas ton mari, c'est pas ton travail, mais le problème est toujours ton cœur. Praise the Lord. Amen. Verse 16. If any man have ears to hear, let him hear. Praise the Lord. Hallelujah. If any man, amen, speaking to all of us, you and me, and everyone, amen. If you have ears to hear, you are the one that will go to hell. And nobody else, amen. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il attende. Verse 17. Verse 17. And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable. And he said unto them, are you so without understanding also? Do you not perceive that whatsoever things from without enter into the man, it cannot defile the man, because it entereth not into the heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging of all meat. Praise the Lord. Hallelujah.